Komm, schenk das Glas noch einmal ein. Könnt das nicht immer nur so sein? Ein Stück Schlaraffenland für dich, ein Stück Schlaraffenland für mich. Komm, lass uns teilen den letzten Rest, und ich drück dich nochmal fest. Wir haben geteilt den Tag, die Nacht, haben unsere Sorgen weggelacht. Bleib diese Nacht noch einmal hier und trink ein Gläschen noch mit mir. Der Mond steht lang schon überm Dach. Ein Auge weint, ein Auge lacht. Die Zeit ist kurz, die Zeit ist lang. Kommt auf einen selber viel drauf an, ob einer stolz und aufrecht lebt oder bloß nach Kohle strebt. Auf unser Leben hebt das Glas, auf unsere Liebe und den Spaß, der einem oft genug vergeht, weil jeder Wind so eisig weht. Bleib diese Nacht noch einmal hier und trink ein Gläschen noch mit mir. Der Mond steht lang schon überm Dach, ein Auge weint, ein Auge lacht. Dieses Land, diese Stadt, manchmal hab ich alles satt, und dann fehlt mir so mancher warmer Blick. Komm mit mir und fass mich an, und gemeinsam gehen wir dann keinen Zentimeter mehr zurück. Es ist schon schwer genug, geradeaus zu gehen, viel schwerer manchmal noch, hier nicht durchzudrehen. Doch unser Stolz wird nie in zwei, gemeinsam schlagen wir uns frei, und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ja, unser Stolz wird nie in zwei, gemeinsam schlagen wir uns frei, und so nimmt das Schicksal seinen Lauf.